ein Mädel lieb, ein junges Mädel, ganz ein Typ, ganz wunderschön. Hast sie immer angeschaut und hast dich doch nicht recht getraut, ihr zu gestehen. Dummer Mann, sag ich, schau mich an, geh doch ran, ja, und dann sag ich, wenn du einmal ein Mädel magst, dann bist du dumm, wenn du sie fragst, ob sie dich mag. Ob sie dich will, gib mir einen Kuss, hält schon still. Denn wenn du gut dein Mädel küsst, dann merkt sie gleich, wie schön das ist. Küss noch einmal und noch einmal, gib keine Ruhe. Sie findet ihre Freude dran, bis sie es nie mehr lassen kann und küsst dich immer. Mit der Zeit entdeckt, wie gut ein Kuss dem Mädel schmeckt, wie wunderbar. Wie auch zuerst dich zieht, hast du doch bald ihr Herz gerührt, auf immer da. Lassen kann